Kurze Vorstellung, Dr. Stefan Krüger aus Berlin, Unternehmensberater für Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften, Arbeitsschwerpunkt das Verhältnis von Marxer und Keynescher Theorie, aktuelles Buch Keynes und Marx im VSA 2012 erschienen. Er wird vielleicht noch kurz weiteres zu sich sagen und dann legen wir los. Ja, vielen Dank. Erstmal einen schönen Morgen an alle. Vielleicht ganz kurz, ich bin sozusagen immer an der Front der Auseinandersetzung von Arbeit und Kapital. Wenn ich bei Umstrukturierungen oder sonstigen Veränderungen in den Unternehmen im Auftrag der Betriebsräte versuche, die Interessen der abhängig Beschäftigten zu vertreten. Von daher ist der Job genuin politisch und damit ergeben sich auch dann entsprechende Berührungs- und Schnittpunkte zu theoretischer Arbeit, die ich auch immer versucht habe, nicht ganz links liegen zu lassen. Deshalb gibt es eigentlich zwei oder drei Arbeitsschwerpunkte seit vielen Jahren. Das ist die Markttheorie, ich glaube, da weiß ich einiges. Es gibt die Analyse der Wirklichkeit, jetzt in einer anderen Weise, als der Kollege aus Wien eben dargestellt hat, nämlich im Wesentlichen den Rückgriff auf die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, also auf die Statistik und nicht so sehr auf mathematische Modelle. Das müsste man diskutieren, wie weit die eine Berechtigung haben. Und sicherlich auch, was das Verhältnis von Marxischer und Keynescher Theorie angeht, das ist auch ein Schwerpunkt. Heute soll ich was darstellen zu der sozialistischen Marktwirtschaft. Das ist ja sozusagen hintergründig immer schon in der Diskussion gewesen und vielleicht kriegen wir es hin, da jetzt ein paar härtere Facts zumindest erstmal zuzuspitzen und dann zu diskutieren. Ich mache ein paar Vorbemerkungen ganz kurz, dann sage ich was, warum eine marktwirtschaftliche Allokation unter den gegenwärtigen Bedingungen unverzichtbar ist. Es geht dann um die Frage, die ja auch immer eine Rolle spielt, das Verhältnis der Fetischstrukturen, Waren-Geld-Fetisch im Verhältnis zu den Produktionsverhältnissen. Da muss man ja das Verhältnis bestimmen. Es geht um die Frage der Eigentumsverhältnisse. Jetzt nicht nur im Sinne der juristischen Eigentumsform, sondern auch der dahinterliegenden Dimensionen. Und es geht um Strukturpolitik als Makropolitik und damit um Rahmenbedingungen und Steuerungsinstrumente für dieselbe innerhalb einer solchen sozialistischen Marktwirtschaft. Und dann für alle Fans, die hier zahlreich vertreten sind, der Planung oder der Überwindung von Marktverhältnissen und Preisen. Auch ich bin der Meinung, die Marktwirtschaft ist nicht das Ende der Geschichte. Also fangen wir aber trotzdem damit mal an, weil wir werden uns noch lange damit zu beschäftigen haben. Ich orientiere das an der Marxischen Theorie, die für mich nicht nur ein Paradigma neben anderen ist. Es ist ja durchaus die Regel heute, auch innerhalb der linken Diskussion und auch bei den Ökonomen haben wir die Neoklassik, wir haben die keynesianische Theorie, naja, und weil es linke Ökonomen sind, haben wir dann auch den Marx als dritten. Und das rühren wir irgendwie zusammen und damit versuchen wir dann die Wirklichkeit zu erklären. Mein Verständnis war immer ein anderes. Ich halte die Kritik der politischen Ökonomie von Marx als die Basiswissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft, die gewissermaßen als Gesellschaftstheorie weit über die Fachökonomie hinausgeht, die darüber hinaus auch den Schlüssel zur historischen Analyse vorbürgerlicher Gesellschaftsformen abgibt. Marx selbst hat ja eine methodische Skizze vorgenommen und die, das habe ich hier dann sozusagen genommen, auch die Schatten vorauswirft, Foreshadowing, aus den Bedingungen der gegenwärtigen Verhältnisse in die Zukunft. Wir müssen, wenn wir uns auf Marx beziehen, sicherlich den Charakter verschiedener Schriften ernst nehmen. Wir haben das Kapital und die Vorarbeiten, in denen ein wissenschaftlicher Forschungsprozess dokumentiert ist. Und wir haben beispielsweise in Form der berühmten Randgössen zum Programm der Deutschen Arbeiterpartei, Gotha-Programm, oder auch des englischen Antibiotikum Streitschriften, die einen ganz bestimmten, meines Erachtens auch limitierten Zweck verfolgt haben. Und die Formulierung, die wir dort finden, geradezu der hier heiß diskutierten Problematik von Warenproduktion, Wert und Sozialismus, sind meines Erachtens nur vor dem Hintergrund dieser Streitschriften und des Zwecks, des primären Zwecks dieser Zeitschriften korrekt zu interpretieren. Ich stimme dem Kollegen Rösner bei zu, dass die Analyse des untergegangenen Realsozialismus und die Bewertung der aktuellen sozialistischen Staaten von China, Vietnam, Kuba eine wichtige Fragestellung auch für uns aktuell ist, wenn es darum geht, Perspektiven nach kapitalistischer Gesellschaften für entwickelte industrielle Metropolen zu entwickeln. Dabei sollten wir allerdings versuchen, nicht ins ganz Abstrakte abzugleiten, sondern schon einen unmittelbaren Bezug zur Realität immer finden und damit auch gewissermaßen im Hier und Jetzt prinzipiell Vorschläge zu entwickeln, die in die politische allgemeine Diskussion eingeführt werden können, weil sonst bewirken wir nichts. Gut, damit sind natürlich ein paar hehre Ansprüche formuliert, an denen ich auch messen muss. Marktwirtschaft als wesentliches Allokationsinstrument als Verteilung und Verwendung der Ressourcen, die wirtschaftlich zur Verfügung stehen. Ich möchte mal ein Zitat von Keynes beginnen. Der hatte 1930 in seiner Schrift Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder Folgendes formuliert. Unter der Annahme, dass keine bedeutenden Kriege und keine erhebliche Bevölkerungsvermehrung mehr stattfinden, komme ich zu dem Ergebnis, dass das wirtschaftliche Problem innerhalb von 100 Jahren gelöst sein dürfte oder mindestens kurz vor der Lösung stehen wird. Dies bedeutet, dass das wirtschaftliche Problem, wenn wir in die Zukunft sehen, nicht das beständige Problem der Menschheit ist. Was meint er mit dem wirtschaftlichen Problem? Damit meint er ein Knappheitsverhältnis von dem, was an Gütern und Dienstleistungen produziert und zur Verfügung gestellt wird und den Bedürfnissen der Bevölkerung. Wir müssen in dem nächsten Schritt sicherlich differenzieren zwischen einer Reichlichkeit an kapitalistischen Bedingungen unterstellt, an Kapital. Wir haben eine Überakkumulation, wir haben Überkapazitäten in einzelnen Branchen. Denkt an die Automobilindustrie, was die an Kapazitäten hat, im Verhältnis sicherlich zu den Verteilungsverhältnissen, die bestehen. Wir haben auch eine Überreichlichkeit an Geldkapital und in verschiedenen Anlageformen von Geldkapital. Also die Reichlichkeit, Überreichlichkeit von Kapital ist das eine. Und ich denke, wir sind sozusagen da sicherlich eher an der Schwelle, wo wir in Verhältnisse des Überflusses reintreten oder in Bedingungen, die Marx mal beschrieben hat, es reicht, der Akkumulation eine andere Richtung zu geben und nicht mehr gewissermaßen wertmäßig den Akkumulationsfonds, wie Ricardo noch wollte, wogegen Keynes immer argumentiert hat, den Akkumulationsfonds auf Kosten der Konsumption zu maximieren. Es reicht, in der Akkumulationsrate von faktisch null wertmäßig gesehen, unter Nutzung der Produktivitätsentwicklung dennoch selbstverständlich ein Wachstum an Gebrauchswerten in Form von Gütern und Dienstleistungen beständig zu erzeugen. Das muss man ja auseinanderhalten. Akkumulation vollzieht sich im Wechselspiel von wertmäßiger und stofflicher Erweiterung vermittelt über die Produktivitätsentwicklung. So habe ich jedenfalls meinen Marx immer gelesen. Also Reichlichkeit und Kapital ist das eine. Aber auf der anderen Seite, denke ich, sind wir nach wie vor in der Situation konfrontiert, wo Waren im Sinne von Gütern und Dienstleistungen im Verhältnis zur zahlungsfähigen Nachfrage und dem Bedarf der Gesellschaft, wichtige Unterscheidung, da es da keine Übereinstimmung gibt. Die Frage ist, ist das nur ein Verteilungsproblem, dass sozusagen die zahlungsfähig werdenden Verteilungsverhältnisse dieses Knappheitsproblem für einen Großteil der Bevölkerung produzieren, oder ist es mehr? Das ist eine wesentliche Frage, wenn es darum geht, sozusagen festzustellen, auf welchem Entwicklungsniveau befinden wir uns denn eigentlich. Auch bei Keynes Prognose mit den 100 Jahren hat er sicherlich nicht vorausgesetzt und unterstellt, dass nach einer Prosperitätsphase, die er in gewisser Weise antizipiert hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sozusagen das Ende mit einem Finanzmarktkapitalismus und einer deutlichen Spreizung der Einkommensverhältnisse und der offensichtlich werden von Armut auch in den entwickelten Ländern. Ihr müsst ja nur mal hier durch die Stadt laufen und gucken, welche Leute da in den Papierkörben wühlen, ausgegangen ist. Von der dritten Welt und den unterentwickelten Ländern nicht überhaupt nicht sprechen. Also, nur ein Verteilungsproblem oder nicht. Dann geht es auch um die Frage, was ist sozusagen die Perspektive? Mehr Gebrauchswerte oder die freie Zeit, von der eben schon die Rede war? Wealth is nothing but disposable time. Übrigens nicht eine Formulierung von Marx, sondern, wenn ich recht entsinne, von dem Nachrichtenjournalisten Richard Jones. Also nicht Marx hat sozusagen die Perspektive der frei verfügbaren Zeit als Zielrichtung formuliert, sondern das waren auch andere schon vorher. Er hat es allerdings positiv aufgenommen. Also die Zeitdiagnose steht, wo stehen wir heute? Haben wir nur ein Verteilungsproblem und damit schon sozusagen die Erfüllung des Überflusses nicht nur an Kapital, sondern auch an verfügbaren Gütern und Dienstleistungen? Oder steht auch bei Veränderungen von Verteilungsverhältnissen dahinter noch ein ungesättigter gesellschaftlicher Bedarf im Sinne unbefriedigter Bedürfnisse der Bevölkerung? Gut, wir sprechen über Marktwirtschaft und da ist eine zentrale Frage, wie wir gewissermaßen den Markt als Verteilungsmedium bewerten. Wenn man Marx folgt, gibt es sozusagen hinter den Aggregatkräften Angebot und Nachfrage auf Gesamtwirtschaft hier eben die ganze Struktur der Produktionsproportionen, Produktion der Produktionsmittel, Produktion von Konsummitteln, die Verteilungsverhältnisse, die sich sozusagen in den Oberflächen in Form von Angebot und Nachfrage nur abbilden. Angebot und Nachfrage sind auch nicht identisch, sondern denkt immer an die Bestimmung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Sie ist nicht nur bestimmt durch die zur Produktion von bestimmten Artikeln gesellschaftlich notwendige Arbeit, also von der Produktionsseite her, sondern sie ist gleichzeitig bestimmt durch das Maß des zahlungsfähigen Bedürfnisses. Das heißt, über die Verteilung der Arbeit auf die einzelnen Produktionssphären. Macht Marx schon im ersten Kapitel, später dann im dritten Kapitel des ersten Bandes deutlich, indem er sagt, auf jeden einzelnen Artikel mag nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verwendet worden sein, ist er in einer zu großen Anzahl produziert worden im Verhältnis zur zahlungsfähigen Nachfrage, ist in die in ihm enthaltene Arbeit nicht wertbildend, wird entwertet oder ist unnütz. Das muss sich jeder immer vor Augen halten, wenn er planen will. Dieses äußerst flexible und dynamische Verhältnis von Produktionsangebot und Nachfrage und der Einfluss der Nachfrage auf die Produktion und das beständige Umschlagen von Produktions- in Distributionsverhältnisse und von Distributionsverhältnissen, die der Voraussetzung für die nächste Produktionsperiode sind. Deshalb schlussfolgere ich, es gibt eigentlich unter entwickelten Bedingungen eine prinzipielle Unmöglichkeit, eine ex-ante Planung im strikten Sinne, ihr seid ja vielfach Fans von Planung hier, auf stofflicher Basis fortzuführen. Das funktioniert, auch das ist deutlich geworden bei Herrn Rösner, unter ganz bestimmten Mangelbedingungen. Sei es, dass eine Umstellung der Ökonomie auf Kriegsproduktion notwendig war, man konzentrierte dann sozusagen zentralstaatlich administrative Planungen auf bestimmte Bereiche. Oder selbst ein näherliegendes Beispiel noch für uns, die Entwicklung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Zerstörung von Infrastruktur und vielen anderen Bereichen. Und es war erstmal notwendig, überhaupt den funktionierenden Reproduktionszusammenhang wieder in Gang zu setzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sicherlich die Währungsreform war das eine. Aber die zentrale administrative Planung von bestimmten Schwerpunktbereichen, Schwerindustrie, Reparatur des Transportsystems, Reparatur der Wohnungsgebäude, das waren sozusagen die wesentlichen Schwerpunkte, auf die man sich zunächst konzentrieren musste, um Reproduktionszusammenhänge wieder in Gang zu setzen. Und dann kam erst unser Freund Ludwig Erhard, der schrittweise sehr harte und überzogene oder sehr strikte Regulierung schrittweise zurückgeführt hat und deshalb dann als der große Marktwirtschaftler war. Das war nicht voraussetzungslos. Die Konsequenz ist, Marktwirtschaft hat die Existenz funktionierender Reproduktionszusammenhänge zur Voraussetzung. Und je differenzierter die sind, je flexibler auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf den einzelnen Teilmärkten, je dynamischer die Entwicklung ist. Und ihr wisst, der Kapitalismus ist kein fester Kristall, sondern ein äußerst wandlungsfähiger Organismus. Und die Dynamik, die er entfaltet, ist sozusagen in der Geschichte unvergleichbar bisher. Das mit einer umfassenden zentralen Planung einfangen zu wollen, ist meines Erachtens nicht möglich. Typ 1 der Lenkung, wie Herr Rösner sagte, unter ganz bestimmten Bedingungen, funktional. Sobald die Ökonomie aber differenzierter wird, werden die Anforderungen für die Planung höher und ab einem bestimmten Punkt sind sie durch Planung nicht mehr zu erfüllen. Konsequenz war, dass in den Gesellschaften entweder Preiselemente und Marktelemente eingeführt wurden, aber als untergeordnete Elemente gegenüber der Planung. Man hielt ja an den Kommandohöhen fest, Kommandohöhen, auch glaube ich ein Lieblingswort hier. Auch das hat aber nicht funktioniert. Es blieb bei dem Hybridcharakter von Planungsvorgaben für die Betriebe und gewissermaßen Preisstrukturen, die aber nicht in der Lage waren, die Lieferbeziehungen zu adressieren. Was passierte? Es gab graue und schwarze Märkte mit all den Elementen von Korruption, Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit etc., die dann also auch in der bürgerlichen Presse ausgiebig kolportiert werden. Ich habe gestern schon gesagt, in einem kurzen Diskussionsbeitrag, wahrscheinlich war diese Hybridökonomie eine wesentliche Bedingung, dass also die Ökonomien des Realsozialismus nicht schon früher implodiert sind. Aber das war natürlich keine funktionsfähige Reproduktionsstruktur, keine funktionsfähige Produktionsweise. Wie gesagt, Schlussfolgerung, das Primat der Marktpreisbildung und die Signal- und Informationsfunktion von marktbestimmten Preisen sind für eine differenzierte Ökonomie, in weiten Bereichen jedenfalls, die Einschränkungen kommen gleich noch, unverzichtbar. Und das heißt auch, dass die einzelnen Betriebe oder die Einzelwirtschaften, die Unternehmen auf dezentraler Ebene über ihr Leistungsportfolio entscheiden müssen. Was produzieren sie, in welcher Qualität produzieren sie es, zu welchen Produktionskosten produzieren sie es und bieten es an. Und welche Investitionen nehmen Sie vor, um dieses Leistungsportfolio auch in Zukunft weiterhin zu optimieren? Entsprechend der Nachfrage am Markt. Gut, der Markt funktioniert nur, wenn er reguliert ist. Das weiß außer Friedrich von Hayek eigentlich jeder. Und wir hatten ja, haben nach wie vor durchaus ein Regulierungssystem für Märkte. Wir haben einen Markt versus Nicht-Marktsektor. Wir haben auch eine Marktordnung, man mag über das Kartellamt viel sagen, aber eine bestimmte Wettbewerbskontrolle übt es aus. Unternehmensberater bin ich ja auch mit Unternehmen konfrontiert, die Akquisitionen machen. Gerade eins gehabt, wo das Kartellamt eine Übernahme verhindert hat. Ich bin deshalb nicht der Anhänger einer neoklassisch orientierten Marktsicht. Aber Wettbewerbskontrolle ist nötig, weil auch Wettbewerb zwischen den einzelnen Unternehmen im Rahmen dieser marktwirtschaftlichen Allokation unverzichtbar ist. Nicht unbedingt die kapitalistische Konkurrenz, da geht es ja gleich nochmal darum, dass wir das schön auseinander machen. Auch die Preise sind vielfach modifiziert, also deshalb von reinen Produktionspreisen zu sprechen, trifft ja die Wirklichkeit nicht. Wir haben durch indirekte Besteuerung, insbesondere Verbrauchsteuern, natürlich eine Veränderung der relativen Preise gegenüber sozusagen einem fiktiven Zustand ohne. Was aber sozusagen in den Preisstrukturen ja internalisiert wird. Und ein funktionierendes Preissystem, sicherlich schon modifiziert durch verschiedene dauerhaft wirkende Besteuerungen, Modifikationen, ist ja auch Voraussetzung, wenn ich ökonomische Hebel über Preise wirken lassen will. Sonst kommen ja nicht die beabsichtigten Ergebnisse. Wir brauchen, denke ich, eine makroökonomische Steuerung, die sozusagen anfängt von der Marktordnung und weitergeht bis hin auch zu einer Strukturpolitik, zu der ich gleich noch sage, neben den Makropolitiken, die wir ja gegenwärtig haben, nämlich Geld und Fiskalpolitik. So, ich habe jetzt viel über Markt und Preise gesprochen. Sicherlich ist der Hinweis gerechtfertigt, dass man sagt, damit sind aber auch bestimmte Fetischgestalten, die Marx analysiert hat, von vornherein mit vorhanden. Ich denke, wir sollten aber auch hier genau lesen. Marx macht sehr deutlich, dass Warenproduktion und Warenzirkulation nicht genuin spezifisch kapitalistisch sind. Sie werden es als allgemeine Form unter Bedingungen, dass die Arbeitskraft zur Ware wird. Und er macht sehr deutlich, wer es nicht glaubt, soll es nachlesen, sowohl im Kapital wie in Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses, dass die eigentliche Verkehrung von Subjekt und Objekt nicht in einfachen Formen des Warenfetisches begründet liegt, sondern erst im Produktionsprozess erzeugt wird. Als Verkehrung von Subjekt und Objekt, das heißt, es ist nicht die lebendige Arbeit, die Produktionsmittel anwendet, sondern die Produktionsmittel, die als Einsauger von unbezahlter Arbeit fungieren. Es ist ein Repressionsverhältnis im Produktionsprozess, was sich in Form der Aufsichtsfunktion deutlich macht, die nicht nur auf gesellschaftliche Koordination des Gesamtarbeiters vollziehen, sondern gleichzeitig das Herrschaftsverhältnis durchsetzen. Und es ist der Ausschluss des Arbeiters oder der Arbeiter vom Eigentum und Produkt. Und es ist schließlich zusammengefasst die Formulierung, die Bedingung für die notwendige Arbeit, das heißt für die Arbeit überhaupt, ist die Ableistung von der Arbeit, also die Verkehrung von notwendiger und zweckloser Arbeit. Nun haben wir gegenüber diesen reinen Formen, die Marx als Verkehrung des kapitalistischen Charakteristikum des kapitalistischen Produktionsverhältnisses darstellt, ja auch im entwickelten Kapitalismus immer schon Modifikationen gehabt. Das rankt sich um die Formulierung der Dekommodifizierung der Arbeitskraft, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, durch Sozialstaat, durch verschiedene Regulierungsweisen am Arbeitsmarkt. Und die aktuelle Phase des Finanzmarktkapitalismus hat natürlich vielfach diese Regulierung wieder zerstört. Das heißt nicht, dass wir sie eins zu eins wieder aufbauen müssen, so wie sie in den 50er und 60er Jahren waren, aber es heißt, dass wir hier eine Re-Regulierungsaufgabe haben, um die problematischen Entwicklungen in Richtung auf tariffreie, weite Bereiche der Wirtschaft, auf Dumpinglöhne, auf verängstigte Gewerkschaften und auch Betriebsräte, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, in der Wirklichkeit, nach 20 Jahren Finanzmarktkapitalismus, um hier gewissermaßen wieder einen Damm zu errichten und diese zerstörerischen Entwicklungen, die nicht nur materiell, sondern auch kulturell und geistig sind, wieder einzuführen. Was wir brauchen, da wird ja der Richard Detje dann, glaube ich, morgen noch was zu sagen, ist das, was ich mal die wirtschaftsdemokratische Corporate Governance nennen würde, wobei es neben der Verteidigung von und Entwicklung von arbeitsrechtlichen Schutz- und Gestaltungsrechten, die sind ja im Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsgesetz einigermaßen kodifiziert, sind vielfach durch Richterrecht auch aufgeweicht worden wieder im Zuge der Deregulierung. Wir brauchen aber insbesondere eine Einflussnahme auf das, was immer die Unternehmerentscheidungen sind. Der Wirtschaftsausschuss hat nur Informationsrechte, die meistens nicht erfüllt werden vom Unternehmer oder dem Management. Er hat aber zwar ein Beratungsrecht, aber das läuft in der Praxis ins Leere. Es fehlt gewissermaßen die wirksame Beteiligung der Arbeitnehmervertretung an den unternehmerischen Entscheidungen, das heißt an den strategischen und auch bisweilen die operativen Entscheidungen des Managements. Das ist sozusagen der Springpunkt für wirtschaftsdemokratische Corporate Governance, wie das man modern nennen würde. Da schießt selbstverständlich auch die Entscheidung, Mitentscheidung über die Gewinnverwendung. Nicht nur im Sinne der Ausschüttung an die Aktionäre, sondern eben auch im Sinne der Verwendung intern für Investitionen, dann für welche oder als Ausschüttung an die Beschäftigten. Sodass wir eigentlich stückweit, wenn man das so nennen will, etwas provokant, eine operationale Sozialisierung der Geschäftsführung brauchen. So, ich sagte schon, die eigentliche Verkehrung und damit die Befestigung des Herrschaftsverhältnisses ist ein Effekt der Verausgabung der tätigen Arbeit im Produktionsprozess. Ist nicht sozusagen bereits durch Ware und Geld bestimmt und vordeterminiert. Marx spricht dann von Kooperativfabriken als der Arbeiter als erstes Durchbrechen der alten Form und Aufhebung des Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit, sodass die Arbeiter als Assoziation ihr eigener Kapitalist sind. Bemerkt er sehr positiv im Kreditabschnitt des dritten Bandes. Er weist aber gleichzeitig auf die Mängel hin. Sie liegen in der Nischenexistenz dieser Kooperativfabriken, decken natürlich wie heute auch allenfalls kleine Bereiche ab, der Gesamtwirtschaft. Und ihre Subsumption und die Marktverhältnisse bedeutet gleichzeitig die Subsumption der Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation. Das ist immer mitzudenken bei den Marktverhältnissen. Was steht dahinter und was ist die dynamisch treibende Kraft für diese Marktverhältnisse im Kapitalismus? Die kommt aus der Produktion bzw. der Akkumulation des Kapitals. Beides kann man überwinden. A, wie gesagt, durch eine wirtschaftsdemokratische Unternehmensverfassung im Produktionsprozess, in den Entscheidungsprozessen und gewissermaßen die gesamtwirtschaftliche Dimension durch eine Steuerung auf makroökonomischer Ebene. In dem Zusammenhang noch ein Wort zum Kredit. Wir müssen schon unterscheiden, begrifflich, zwischen zinstragendem Kapital und Kredit. Zinstragendes Kapital ist eine vorsintflutliche Kapitalform, die es schon lange vor der bürgerlichen Gesellschaft gab und die hat immer einen parasitären Charakter, weil sie attrahiert gewissermaßen Zinsen und gleichgültig gegen die Anwendung der verliehenen Geldsumme von Seiten des Borgers. Das mag ein Adliger sein, der das Vermögen durchbringt und dann irgendwie die Hände hebt. Das mag ein Kapitalist sein, der Profit produziert und den Zins aus dem Profit zahlt. Oder das mag gewissermaßen ein verarmter Arbeiter sein, der irgendwas ins Pfandhaus bringt, aus Not borgt, um das Essen zu kriegen. Also das zinstragende Kapital wird aber im Großen und Ganzen, sagt Marx, den Bedingungen des industriellen Kapitals unterworfen durch das Kreditsystem. Das Kreditsystem ist so gesehen ein Mittel zur Domestizierung dieser parasitären Struktur, die durch das zinstragende Kapital gegeben ist. Allerdings ist selbst sehr widersprüchlicherweise, ich fühle das jetzt nicht aus, aber das Verhältnis von reproduktiver und Geldkapitalakkumulation ist schon unter Bedingungen der beschleunigten Reproduktivakkumulation widersprüchlich und wird es erst recht, wenn das reproduktive Kapital nicht mehr in beschleunigter Form läuft, sondern krisenhaft. Ja. Aufgabe wäre also für eine marktsozialistische Struktur, dass wir dem zinstragenden Kapital seinen Kapitalcharakter rauben. Das bedeutet in erster Linie, dass wir den Zins nicht mehr als marktbestimmte Verwertungsrate nehmen, sondern faktisch als politische Gebühr für die Übertragung von Wert für einen bestimmten Zeitraum. Das Verhältnis von Borger und Verleiher bleibt erhalten, aber es ist kein kapitalistisch strukturiertes Verhältnis mehr. Bedingung wäre, dass das Banksystem, das ist dann sozusagen die Sammelstelle neben also den Geldmärkten, auf jeden Fall in staatlicher Form eigentumsmäßig organisiert sein müsste. Damit sind wir bei Eigentumsformen, noch ganz kurz. Wir haben drei Pfeiler für eine sozialistische Marktwirtschaft. Das gesellschaftliche Eigentum der assoziierten Produzenten, so sagt das Marx jedenfalls, das hat mit Staatseigentum erstmal so furchtbar viel nicht zu tun. Das gesellschaftliche Eigentum der assoziierten Produzenten. Eine wirtschaftsdemokratische Corporate Governance, so nenne ich das mal modern, im Sinne der weitgehenden Einflussnahme und Mitgestaltung von Unternehmerentscheidungen oder Unternehmensentscheidungen. Und drittens eine makroökonomische Steuerung der Marktverhältnisse. Das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied zu Keynes, der beispielsweise gesagt hat, es ist nicht entscheidend das Eigentum an den Produktionsmitteln. Und auf die Entscheidungsprozesse in den Unternehmen hat er auch kein besonderes Augenmerk gewandt, sondern er hat sich ausschließlich auf die makroökonomische Steuerung bezogen, wenn er sagte, wir wollen die nächste Konjunktur machen, anstelle des Laissez-faire-Kapitalismus. Eigentum heißt aber, auch das ist eine Formulierung von Marx, nichts als das Verhalten des Menschen zu seinen natürlichen, gesellschaftlich erzeugten Produktionsbedingungen als den Seinen. Es wird verwirklicht durch die Produktion als tätigen Aneignungsakt. Entsprechendes gilt natürlich unter kapitalistischen Bedingungen für das Nicht-Eigentum des Lohnarbeiters. Eigentum ist also eine Kategorie der ökonomischen Basis, wenn ihr so wollt. Also des realen Aneignungs, der realen Vergesellschaftung der Arbeit. Und demgegenüber haben wir die juristischen Eigentumsformen als Überbauphänomene zu unterscheiden. Wichtig. Marx favorisierte beispielsweise für nachkapitalistische Gesellschaftsformen das genossenschaftliche Eigentum. Das mag vielleicht überraschend sein, aber es ist so. Lest es nach. Da ist nicht die Rede davon, dass das Staatseigentum das allseelig machende Institut sei, sondern genossenschaftliches Eigentum ist gewissermaßen im Sinne der unmittelbaren Vergesellschaftung der Arbeit im Produktionsprozess das Eigentum der assoziierten Produzenten. Es kann juristisch dann natürlich wiederum in vielfältigen Formen bestehen, als Aktiengesellschaft, natürlich auch als Genossenschaft, die gibt es ja auch sozusagen als Rechtsform, oder auch in anderen Formen. Das führt zur Pluralität der Eigentumsformen. Ich sagte schon, es gibt sicherlich Argumente dafür, wo allgemein staatliches Eigentum aus kulturpolitischen und steuerungspolitischen Aspekten notwendig ist. Es gibt kommunales Eigentum im Sinne von auf einer dezentralen Ebene angelegten öffentlichen Eigentums. Die genossenschaftlichen Eigentumsformen, wie gesagt, in verschiedenen juristischen Ausprägungen. Auch natürlich Privatunternehmen. Deshalb ist es, denke ich, eine vollkommen korrekte politische Entscheidung, beispielsweise in Kuba, in bestimmten Bereichen Privatunternehmungen zuzulassen und auch eine bestimmte Kultur der Selbstständigkeit zu fördern. Sage ich jetzt mal für unsere Verhältnisse. Essentiell ist das, was man also als wirksame Sozialpflichtigkeit des Eigentums bezeichnen könnte, das heißt die Durchsetzung des Eigentümerverhaltens der unmittelbaren Produzenten. In abgestimmter Weise natürlich, je nach den verschiedenen Rechten. Das führt zum Staat innerhalb der sozialistischen Marktwirtschaft. Er steht jetzt hier nicht als Umverteilungsagentur für Monetärtransfers im Mittelpunkt, sondern im Sinne der Erbringung von sogenannten Realtransfers, das heißt staatlichen Dienstleistungen. Auch hier würde ich mit Marx argumentieren, dass er eigentlich sehr dezentrale Formen und nicht notwendigerweise staatliche Formen dieser Haushaltsdienstleistungen als Form des kollektiven Konsums im Auge hatte, sondern nicht die öffentliche Rechtsform per se garantiert eine bestimmte soziale Ausgestaltung der Dienstleistung. Das kann auch über gemeinwirtschaftliche Formen passieren, Also auch hier gibt es eine Arbeitsteilung zwischen dem aufzubauenden, entwickelnden Gemeinwirtschaftssektor und dem engeren staatlichen Sektor. Mischfinanzierung, die muss sein durch Benutzungsgebühren und öffentliche Abgaben. Und es wäre auch, das ist dann vielleicht der allerletzte Punkt, auch ein Ansatzpunkt zur Etablierung kommunistischer Distributionsformen. Vorher aber vielleicht noch ganz kurz, ich hatte gesagt, Strukturpolitik soll Makropolitik werden. Wie gesagt, wir haben gegenwärtig zwei Makropolitiken in der Steuerung der kapitalistischen Marktwirtschaft, das ist die Geldpolitik der Zentralbank und die Fiskalpolitik der öffentlichen Gebietskörperschaften. Strukturpolitik hat, wenn überhaupt, nur sektoralen oder regionalen niedrigen Stellenwert. Gerade wenn es aber um makroökonomische Steuerung geht, denke ich, ist die Strukturpolitik jetzt nicht nur im Sinne von ein bisschen Wachstum entfachen, was man mittlerweile ja selbst in Europa machen möchte, sondern als Beeinflussung der Akkumulations- oder der volkswirtschaftlichen Entwicklungsrichtung in bestimmten als zentral erachteten Punkten, als Makropolitik unverzichtbar. Was würde sozusagen zu einem solchen strukturpolitischen Leitbild gehören? Ich beziehe mich mal auf die Realität hier und heute. Die Forcierung der Austausche innerhalb der Europäischen Union. Bei Keynes hieß das dann nationale Selbstgenügsamkeit als primäres Ziel gegenüber Exportorientierung. Wir würden heute sagen, gewissermaßen Intensivierung des Intrablockhandels der großen Wirtschaftsblöcke und nur gewissermaßen im Ausnahmefall darüber hinaus der internationale Handel zwischen den Blöcken. Das wären weiterhin Querschnittsfragen wie die Etablierung einer neuen energetischen Basis des Reproduktionsprozesses oder eben auch eine Ressourcenökonomie durch Schließung von Stoffkreisläufen. Das muss dann natürlich konkret runtergebrochen werden auf zentrale Projekte. Wir erleben das ja in Form der Energiewende in sehr problematischen Formen gegenwärtig, aber das ist sozusagen ein solches strukturpolitisches Zeitbild. Wir haben sehr viel mehr zu machen im Hinblick auf Ausgleich zwischen regionalen Unterschieden innerhalb der Europäischen Union. Die Kohäsionsfonds der Europäischen Kommission reichen dafür und des Europäischen Haushalts reichen dafür, weiß Gott nicht aus. Und wir haben gewissermaßen Reproduktionszusammenhänge politisch zu gestalten, Stichwort Cluster, grenzüberschreitende Wirtschaftsregionen, um diese Europäische Union als einen einheitlichen Reproduktionsprozess schrittweise zu entwickeln. Dazu gehört selbstverständlich auch die Realisierung der Sozialunion, also die Einzahlführung bestimmter sozialer Standards, sowohl Mindeststandards wie Arbeitsmarktregulierungen. Der Rückzug aufs Nationale ist meines Erachtens keine gangbare linke Strategie. Ja, ich höre es auf und mache nur noch einen Punkt. Nein. Im Sinne des Resümees, ja, ich überschlage jetzt was. Die Transformation, wenn man mal jetzt die soziale Marktwirtschaft als Beispiel nimmt, oder Planifikation oder Beveridge Plan in Großbritannien, als regulierter Kapitalismus in eine sozialistische Produktionsweise muss die systemspezifischen Grenzen der Ersteren durch qualitative Veränderung der Stellung der unmittelbaren Produzenten in den Unternehmen im Rahmen einer wirtschaftsdemokratischen Unternehmensverfassung überwinden. Das ist der Zentralpunkt. Deshalb sage ich auch, der Ansatzpunkt ist eher sozusagen das, was wir an aktuellen Regulierungen noch haben, hier in den entwickelten industriellen und Metropolen, ist für uns der primäre Ansatzpunkt. Sicherlich auch Lernen aus den Erfahrungen der realsozialistischen Länder oder jetzt auch aus dem Denkungsdienst 3 nachrüsten. Die Veränderung der Eigentumsverhältnisse fundiert das, sichert das ab. sichert die Entwicklung des Eigentümerverhaltens ab, durchaus plural in juristischen Formen gestaffelt, aber mit dem Kern, dem assoziierten Produzenten hier eine wirksame Mitentscheidung in der Produktion zu geben. Die Anarchie der Marktkonstellationen auf der Grundlage der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und Gesetzmäßigkeiten der Kapitalakkumulation ist durch eine makroökonomische Steuerung nach strukturpolitischen Zielvorgaben unter Bündelung der Instrumente öffentlicher Beteiligung, Kredit, Geld und Fiskalpolitik der neuen sozialistischen Vergesellschaftung der Arbeit im Produktionsprozess anzupassen. Das ist schon eine gigantische Herausforderung, also ein neues System makroökonomischer Steuerung hier zu etablieren. Der Warencharakter der Arbeitskraft wird überwunden, der Arbeitsmarkt dient allerdings zur Reallokation der Beschäftigung. Der Finanzmarkt wird zu einem komplett regulierten Instrument zur Verteilung des unbeschäftigten Geldes nach marktbestimmter Investitionsnachfrage sowie strukturpolitischen Zielen. Und die Preisbildung auf dem Warenmarkt verläuft innerhalb dieses Rahmens nach Angebot und Nachfrage und liefert den Unternehmen die notwendigen Informationen zur beständigen Entwicklung und Verbesserung des Leistungsportfolios und gibt den Konsumenten die Freiheit der Konsumwahl. Also das ist auch immer mitgedacht, das soll mein abschließender Satz sein hier. Ich glaube, ein ganz schlimmer Fehler der Linken war immer, dass sie meinten, aus irgendwelchen übergeordneten, vermeintlichen Einsichten der Bevölkerung letztlich doch vorzuschreiben, was die richtigen und was die falschen Bedürfnisse sind. Und die Leute reagieren da einfach sauer drauf. Und das müssen wir verstehen. Die reagieren da einfach sauer drauf. Und deshalb denke ich, ist Konsumentensouveränität, dieses abgegriffene Wort der Neoklassik, hat einen realen Kern. Wenn wir den nicht ernst nehmen, kriegen wir hier nie eine Sonne. Natürlich ist dabei eingerechnet, dass die Bedürfnisse gesellschaftlich bestimmt sind und sich im gesellschaftlichen Prozess verändern, und das registrieren wir ja auch. Aber zu glauben, man könnte sie sozusagen von oben per Ordre de Mufti oder sozusagen aus der unendlichen Weisheit der Planungsbehörde heraus restringieren und in bestimmte Richtungen denken, das ist vielfach versucht worden und ist immer in Lösung. Dankeschön. Das war ja die Sahne, die ich am Ende, aber leider ein bisschen.